Deutschlandfunk. Das Feature. Do you want to get high? Does everybody want to get high? Ja, schönen guten Tag, Zollkontrolle. Ich hätte gerne mal Ihren Ausweis gesehen. Wir schauen nach Drogen und Waffen. Haben Sie so etwas dabei? Do you want to get high? Wij verkopen in deze apotheek uitsluitend cannabis, marihuana. Können Sie dann vielleicht mal Ihre Taschen und Ihre Kleidung entleeren? Dann möchte ich gerne mal reinschauen. So fucking high! Wir haben ungefähr 25 Millionen Cannabiskonsumenten in ganz Europa und die warten außer Holland schon sehr lange Zeit auf eine gute, weiche Drogenpolitik, die wirkt. Wir sind nicht schuld daran, dass die Deutschen und die Belgen diese Sucht haben. Die Sucht steckt in dem Mensch tief drin. Do you wanna get high? Das ist ein Wundermittel. Das sage ich altijd, das bleibe ich sagen, das ist ein Wundermittel. Sonst haben Sie nichts dabei an Drogen oder Waffen? Weil ich gucke mich jetzt ins Auto rein. So fucking high! Ich bin hell enttäuscht, dass sie mir das weggenommen haben, was soll ich sagen. Das soll auf jeden Fall legalisiert werden, ist schwachsinnig, wirklich. Wegen 5 Gramm so einen Aufstand zu machen, sollen lieber was anderes suchen. Vielen Dank, tschüss. Cannabis, die niederländische Haschischindustrie von Claudia Heißenberg. What are we looking for since Amelia? Sin Semilla, Spanisch für ohne Samen, bezeichnet die besonders THC-reichen Blütenstände unbefruchteter weiblicher Cannabispflanzen. Sie werden zu Marihuana getrocknet oder ihr Harz wird zu Haschisch gepresst und liefern den Stoff, der in Marokko Kiff heißt und bei uns Shit und Gras. Gewonnen wird er aus den Sorten Cannabis Sativa, das unter anderem aus Jamaika, Thailand und Nigeria stammt, und Cannabis Indica aus Marokko, Nepal, Pakistan und dem Libanon. Bis Ende des 19. Jahrhunderts galt die Pflanze in Europa als eine Art Universalmedizin gegen Schmerzen, Schlaflosigkeit und andere Beschwerden. Hanfsäfte wie Dr. Dralles Somnium standen als Einschlafhilfe an vielen deutschen Betten. Und auch die englische Königin Victoria soll ihre Menstruationsschmerzen mit Cannabisharzen behandelt haben. Da hilft nur Haschisch. Das idealste Mittel gegen Hühneraugen, Hornhaut und Warzen ist und bleibt Karas Haschisch. Nach und nach aber ließen die synthetischen Schmerz- und Beruhigungsmittel der Pharmaindustrie die Hanfprodukte in Vergessenheit geraten. Dass Cannabis nicht nur berauschende, sondern auch lindernde Wirkstoffe besitzt, beginnt die Medizin erst langsam wieder zu entdecken. Het wordt wel meer en meer erkend als geneesmiddel. Het is nog even wennen, omdat het gebruik als genotmiddel veel meer op de voorgrond staat dan veel langer bekend is in Nederland. Es wird mehr und mehr als Heilmittel anerkannt. Man muss sich noch etwas daran gewöhnen. Bislang wurde es eher als Genussmittel gesehen. Die medizinische Wirkung hat sich erst später gezeigt, aber es besitzt eine ganze Reihe von Anwendungsmöglichkeiten, ist relativ mild und hat wenig Nebenwirkungen. Verschrieben wird es unter anderem Menschen mit Multipler Sklerose, gegen die Muskelkrämpfe, ebenso Patienten mit geschädigtem Rückenmark und Nervenschmerzen oder Krebskranken, die unter Übelkeit leiden. Auch bei AIDS wird es eingesetzt. Lisette Weinkoop leitet die weltweit erste Cannabis-Apotheke, die Anfang des Jahres in Groningen eröffnete. Seit September 2003 dürfen die Ärzte in den Niederlanden Marihuana als Medikament verschreiben. Die Patienten können es über jede Apotheke beziehen. In der Cannabis-Apotheke wird es ausschließlich und mit besonderer Beratung verkauft. Der 56-jährige Bernhard Klauke ist ein Kunde der ersten Stunde und kauft zweimal in der Woche die Droge auf Rezept. Ich habe Rheuma und das ist al frei heftig. Und ich bin daromtrent auch al ausbehandelt für reguläre Medizinen. Ich habe schweres Rheuma, bin auch schon mit den herkömmlichen Arzneimitteln austherapiert. Ich hatte diverse Operationen und habe jetzt einige Kunstgelenke, um die Schmerzen zu lindern. Dazu habe ich auch noch zähen Schleim in meinen Lungen und den löst das Cannabis auch. Meine Muskeln werden geschmeidiger. Es hilft mir einfach bei vielen Beschwerden. Früher habe ich es als Genussmittel gebraucht, jetzt als Heilmittel. Es ist wirklich einzigartig. Wenn ich hier mit meiner Ration Cannabis weggehe, dann fühle ich mich gut. Wenn ich rauche, dann bin ich einfach mobiler als sonst. Ich kann mich besser bewegen, habe weniger Schmerzen, meine Lungen sind frei, ich fühle mich besser. Aber weil die Kosten noch nicht von den Krankenkassen übernommen werden, muss ich es aus eigener Tasche zahlen. Und das ist teuer. Rund 100 Euro in der Woche zahlt Bernhard Klauke für seine Medizin. Geliefert wird der Stoff von der Firma Bedrocan, die im März 2005 von der niederländischen Regierung mit der Herstellung von medizinischem Cannabis beauftragt wurde. Davor hatte sich der Betrieb mit der standardisierten Zucht von Gartenkräutern, vornehmlich Petersilie, unter künstlichen Bedingungen beschäftigt. Die drei Produkte Bedrocan, Bedrobinol, beides getrocknete Blüten, und das Granulat Bediol weisen einen THC-Gehalt von 6-18% auf und sind garantiert frei von Pestiziden und Schwermetallen. Das ist 100% schön. Es ist 100%ig sauber, das ist der Unterschied. Und es schmeckt besser, leicht süßlich und ist angenehmer im Gebrauch. Der Effekt ist derselbe, nur der Geruch ist anders. Ich rauche es. Meine Krankheit verbietet mir schon so vieles, was ich nicht mehr kann oder darf. Lasst mich, sage ich immer. Aber die Leute haben da auch keine Probleme mit. Rauchen empfehlen wir nicht. Es gibt eigentlich zwei verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Erstens kann man es inhalieren, wie beim Rauchen, allerdings mit einem Vaporisator, einem Verdampfer. Das ist ein Apparat, wo ein wenig Cannabis reinkommt und erhitzt wird. Und der Dampf wird aufgefangen in einem Sack und daraus wird inhaliert. Das wirkt sehr schnell. Nach 5-15 Minuten spürt man einen Effekt und dann kann man eventuell noch ein zweites Mal inhalieren. Die andere Möglichkeit ist, einen Tee daraus zu kochen. Die Temperatur ist dabei niedriger. Eine hohe Temperatur ist die Voraussetzung, bestimmte Stoffe freizusetzen. Das geschieht bei dieser Methode nicht ganz so vollständig, wodurch die Wirkung etwas anders ist. Da die Aufnahme oral erfolgt, dauert es auch länger, bis die Wirkung einsetzt. In Deutschland ist Cannabis als Medikament nur in synthetischer Form zugelassen. Dronabinol heißt das Mittel, das von der Firma THC Pharma hergestellt wird. Patienten bekommen es mit einem Betäubungsmittelrezept. Die Kosten sind allerdings 10-mal höher als bei natürlichem Gras. Im August 2007 erlaubte die Bundesopiumstelle erstmals einer Patientin, die seit 14 Jahren an multipler Sklerose leidet, einen Extrakt aus der Hanfpflanze legal zu beziehen. Seit einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im Mai 2005 darf die Bundesopiumstelle Anträge von Patienten nicht mehr pauschal ablehnen, sondern muss jeden Einzelfall prüfen. Schätzungsweise einige tausend Schwerkranke in Deutschland nutzen Cannabis als Medizin. Beschafft wird die verbotene Arznei auf eigene Faust, im Coffeeshop oder im Internet über die Hanfapotheke, wo anonyme Spender Marihuana und Haschisch zur Verfügung stellen, obwohl der Handel, Besitz und Konsum von Cannabis in Deutschland nach wie vor verboten ist. Hier treffe ich sehr viele Deutsche. Auch in der Coffeeshop. Ich treffe hier jede Menge Deutsche, auch in den Coffeeshops, das fällt mir auf. Ich habe auch schon mit einigen gesprochen, auch älteren Leuten. Ich kenne zufällig einen alten Mann aus Düsseldorf, der kommt einmal im Monat mit dem Zug, mietet sich ein Wochenende im Hotel ein und genießt. Er ist auch schon mal an der Grenze erwischt worden, hat er erzählt. Obwohl die Grenze offen ist, stehen sie doch da und kontrollieren. Aber sie stehen doch, zu kontrollieren. So, das hier ist das, der Grenzübergang Schwanenhaus, das Autobahn-Zollamt. Ehemaliges Zollamt hier an der A61. Für uns ist das hier noch halt der Grenzübergang nach Venlo praktisch. Da vorne kommt jetzt der Kreisverkehr zum Kallenkerker Weg runter. Dann kommt man direkt nach Venlo eben rein. Wenn man in den Kreisverkehr rausfährt, dann kommt man auch zu den beiden ersten Coffeeshops jetzt an der Grenze und drei gibt es dann noch in Venlo selber und dann halt noch ein paar inoffizielle. Ja, wir werden jetzt hier eine Kontrollstelle aufbauen. Das heißt, wir werden die Spur jetzt, hier fängt die Autobahn ja erst an, die Spur werden wir jetzt hier verengen, einen Trichter aufbauen und dann eben eine Standkontrolle durchführen. Rainer Wanske ist stellvertretender Leiter der mobilen Kontrollgruppe Kaldenkirchen. Einer von 60 Einsatztruppen im gesamten Bundesgebiet, die mit rund 1600 Bediensteten die Grenzen überwachen. Die Beamten, grundsätzlich Dienstkleidungsträger, sind bewaffnet und befugt, Personen und Fahrzeuge anzuhalten, Gepäck und Ladung zu durchsuchen, Waren sicherzustellen oder zu beschlagnahmen und Personen zu vernehmen und festzunehmen. Auf der A61 am Grenzübergang nach Venlo sind abgesehen von Rainer Wanske heute 4 Männer im Einsatz, die ihre Namen lieber nicht nennen möchten. Die beiden Hunde haben dienstfrei. Wir suchen nach Rauschgift. Da es viele Versteckmöglichkeiten im Auto gibt, das dauert dann eine Zeit. Da wir heute keinen Hund dabei haben, müssen wir selber suchen. Ja, wir gucken mal eben so Beifahrer- und Fahrerseite unter den Sitzen im Armaturenbereich. Dass wir das Armaturenbrett mal so ein bisschen auseinanderschrauben, ob da irgendwelche Drogen dann verborgen sind. Der Beifahrer hatte gerade auf Befragen nach Rauschgift, Waffen, hat er 2 Tütchen Marihuana freiwillig herausgegeben. Ja, das ganze Auto ist voll gebröselt mit Marihuana, ja. Mit Marihuana-Teilen. Das ist ja ein Joint. Ein angerauchter Joint noch. Die Betäubungsmittel werden wir sicherstellen. Das ist eine kleine Menge. Werden eine Vernehmung durchführen und Tatbericht und fertigen. Dann geht das weiter zum Hauptzollamt bei kleinen Mengen. Die übernehmen die weitere Sachbearbeitung. Das geht dann zur Staatsanwaltschaft. Und die führt dann das weitere Verfahren durch. Im Einsatzbus wird die sichergestellte Ware gewogen, mit Zollbändchen und einer Plombe versehen. 2 Tütchen mit je 5 Gramm Marihuana hatte der junge Mann dabei. Eine Menge, bei der ein Staatsanwalt in Nordrhein-Westfalen das Verfahren einstellen kann, solange der Beschuldigte noch nicht einschlägig in Erscheinung getreten ist. Ein Freibrief ist das allerdings nicht. In Deutschland ist gar nichts frei. Also das ist ein Irrtum. Ne? Wir schreiben für einen halben Joint, wir schreiben für ein halbes Gramm. Wir müssen schreiben und da gibt es eine Strafanzeige. Und was der Staatsanwalt dann macht oder der Richter, ob der das einstellt oder nicht, das liegt nicht in unserer Sache. Ne? Grundlage der Rechtsprechung ist das sogenannte Haschisch-Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom April 1994. Schon 4 Jahre zuvor hatte die Berufungsstrafkammer des Landgerichts Lübeck unter dem Vorsitz des späteren Bundesrichters Wolfgang Neskowitsch die Strafvorschriften des Betäubungsmittelgesetzes als verfassungswidrig eingestuft, weil sie gegen den Gleichheitsgrundsatz verstießen, da Alkohol und Nikotin nicht aufgeführt seien. Außerdem werde das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, das auch das Recht auf Rausch mit einschließe, nicht berücksichtigt. Das Bundesverfassungsgericht entschied jedoch, dass der Gleichheitssatz nicht gebiete, alle potenziell gleichschädlichen Drogen zu verbieten oder zuzulassen und dass es ein verfassungsmäßiges Recht auf Rausch nicht gebe. Marihuana ist nicht gut. Marihuana ist nicht gut. Paragraph 29 Betäubungsmittelgesetz. Mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer Betäubungsmittel unerlaubt anbaut, herstellt, mit ihnen Handel treibt, sie ohne Handel zu treiben einführt, ausführt, veräußert, abgibt, sonst in den Verkehr bringt oder sich in sonstiger Weise verschafft. Das Gericht kann von einer Bestrafung absehen, wenn der Täter die Betäubungsmittel lediglich zum Eigenverbrauch in geringer Menge anbaut, herstellt, einführt, ausführt, durchführt, erwirbt, sich in sonstiger Weise verschafft oder erwirbt. Am 17. Januar 1912 erwähnt der italienische Delegierte auf der 2. internationalen Opiumkonferenz in Den Haag erstmals den Begriff indischer Hanf in einem Nebensatz. Zunächst ohne weiterreichende Folgen. Vielmehr interessiert die Abgeordneten der neue Marktrenner der Firma Bayer, ein Hustensaft mit dem Handelsnamen Heroin. Auch Kokain ist ins Gerede gekommen, Opiumhöhlen sind ein Problem. 1925 in Genf wird dann aber auch Hanf in die Liste der verbotenen Rauschmittel aufgenommen. 9 Länder stimmen dafür, 7 dagegen, Großbritannien und die Niederlande enthalten sich. In Amerika entsteht eine wahre Cannabis-Hysterie. Morde durch die Mörderdroge überfluten die USA. Schockierende Gewaltverbrechen nehmen zu. Metzeleien, grausame Verstümmelungen, Verunstaltungen. Kaltblütig durchgeführt, als würde ein hässliches Monster in unserem Lande umgehen. Besorgte Bundes- und Staatsbehörden schreiben viel von dieser Gewalttätigkeit der Mörderdroge zu. Das ist, was Experten Marihuana nennen. Es ist ein anderer Name für Haschisch. Diejenigen, die süchtig nach Marihuana sind, verlieren nach einem anfänglichen Gefühl von Lustigkeit bald jegliche Hemmung. Sie werden zu bestialischen Dämonen, voll irrer Lust zu töten. Den Bericht des Universal News Service drucken im März 1936 mehr als 50 amerikanische Zeitungen. Die allererste Überzeugung ist, dass wir eigentlich in Europa und anderswo alle dieselbe Drogenpolitik haben, weil wir alle diese drei Verträge der Vereinten Nationen unterzeichnet haben, die alle auf das amerikanische Verbotsmodell basieren, also davon ausgehen. Und ich bin der Meinung, dass dieses Verbotsmodell oder prohibitionistische Modell zuerst nicht funktioniert, zweitens, dass das auch gar nicht möglich ist, und zwar, weil diese Verbotspolitik gegen ganz fundamentale Gesetze der Marktwirtschaft läuft. Und drittens, und das ist vielleicht das Wichtigste, dass im Namen dieser Prohibition Konsequenzen akzeptiert werden, wie die Amerikaner das so schön nennen, Collateral Damage, in einem Umfang und in einer Vielfältigkeit, die sowohl politisch als moralisch, wenn man sich das gut überlegt, völlig unakzeptabel sind. Sagt Jan van der Tas, ehemals niederländischer Botschafter in Bonn, heute im Vorstand der Stiftung Drogenpolitik in Haarlem, die sich für eine weiterreichende Legalisierung von Cannabis einsetzt. Give me champagne when I'm thirsty. Give me reefer when I wanna get high. Seit 1961 ist der Anbau, Handel und Konsum von Cannabis praktisch weltweit verboten. Doch in den Niederlanden stößt das Gesetz Ende der 60er Jahre auf mehr und mehr Widerstand. Jede Menge Konsumenten landen im Gefängnis. Wegen der zahlreichen Anzeigen gerät der Justizapparat ins Stocken. Die Jugend macht sich einen Spaß daraus, die Polizei zu ärgern. Bietet Päckchen mit Kräutern oder Katzentrockenfutter an, um die Ordnungshüter zu blamieren. Die trauen sich nach einer Weile kaum noch einzugreifen. 1968 und 1970 untersuchen zwei Kommissionen das Cannabisverbot und empfehlen der Regierung, das Opiumgesetz zu ändern und den Konsum von Cannabis von der Verbotsliste zu streichen. Seit 1976 werden in den Niederlanden weiche von harten Drogen wie Heroin und Kokain unterschieden. Der Konsum und Besitz von geringen Mengen Cannabis, damals 30 Gramm, heute 5, ist kein Straftatbestand mehr. Vor dieser Zeit wurde Cannabis hauptsächlich bei Hausdealern, Straßendealern oder Mofa-Kurieren gekauft, so wie das in anderen Ländern bis heute läuft. Da gab es aber auch oft andere Drogen und man wollte einfach nicht, dass die Kiffer mit harten Drogen in Berührung kommen. Deshalb wurde es ab 1976 gestattet, Cannabis in Jugendzentren zu verkaufen, wie dem Paradiso oder Melkweg in Amsterdam, Vera in Groningen, Dornröschen in Nimwegen. Die hatten einen Hausdealer und der verkaufte Gras. Laut der Soziologin und Kriminologin Nicole Malstey die Vorläufer der Coffeeshops, die ab Ende der 70er Jahre wie Pilze aus dem Boden schießen. Ende der 90er gibt es in Holland über 1000 dieser Cannabis-Cafés. Mittlerweile ist die Zahl auf gut 700 reduziert. Iedereen denkt mal, dass es überall in Nederland Coffeeshops sind, aber in 78% von unserer Gemeinde sind keine Coffeeshops. Jeder denkt, es gebe überall in den Niederlanden Coffeeshops. Aber in 78% unserer Gemeinden gibt es keinen. Man sieht sie hauptsächlich in der Randstadt, den Großstädten, Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam und entlang der Grenze, bei Venlo und Maastricht für die Touristen, Terneusen für die Franzosen und in Drenthe oder Friesland. Da gibt es auch Coffeeshops in den größeren Städten. Da kaufen dann alle Konsumenten aus den umliegenden Dörfern ihr Cannabis. Aber es gibt sie längst nicht überall. Das Angebot könnte noch viel größer sein, denn die Hälfte der Konsumenten kauft immer noch außerhalb der Coffeeshops ein. Wir haben jetzt hier eine Kontrollstelle aufgebaut. Die Straße geht von Tegelen nach Kaldenkirchen und dann letztendlich auch wieder auf die Autobahn. Und wir waren gerade auf der A61, haben dort eine Standkontrolle gehabt, ein paar Fahrzeuge kontrolliert. Und ich denke mal, diejenigen, die uns da gesehen haben, dass wir da kontrolliert haben, die fahren jetzt hier über die Ausweichstrecke und mal sehen, ob da der eine oder andere Aufgriff noch für uns dabei ist. Also ich kann eigentlich nur sagen, ich bin das schon fast gewohnt, weil meine ganze Familie wohnt hier im Grenzgebiet, direkt Tegelin, das ist die Nachbarstadt von Venlo. Und ja, muss halt sein. Ne? Ja, wir sind halt jetzt nicht die Dealer oder sowas, Gelegenheitsraucher, wenn man das sagen kann. Und ja, wie gesagt, hier ein Kumpel lange nicht gesehen und ja, heute Abend mit ein paar Freunden. Ja, ich weiß nicht, wenn das jetzt, klar, ist verboten, aber was will man machen, ne? Normalerweise liegt das nicht so offen im Auto und das hatte ich auf der Hinreise schon geholt und ja, Pech halt, ne? Also wäre schön, wenn die mal ein Auge zudrücken würden. Ja gut, Gras kriegen wir vielleicht nicht zurück oder, ne? Ja, vielleicht. Das sind schon wieder Träume dann, aber so fahren lassen, schönen Tag wünschen, wäre schon schön. Bis zu 2000 Strafanzeigen schreiben die 12 Beamten und 3 Beamtinnen der mobilen Kontrollgruppe Kaldenkirchen im Jahr. Insgesamt wurden in Deutschland 2006 mehr als 1,2 Millionen Personen und Objekte kontrolliert und unter anderem 1700 Kilo Cannabis mit einem Straßenverkaufswert von mindestens 11 Millionen Euro sichergestellt. Sind Sie schon mal aufgefallen, Betäubungsmittel? Mhm. Ja. Gut. Dann bräuchten wir mal Ihre Straße, Ihre Adresse. Möchten Sie zur Sache etwas sagen? Was soll ich sagen? Na gut, dann können wir nichts. Eben. Brauchen Sie eine Quittung darüber, dass ich Ihnen das hier abgenommen habe? Quatsch. Okay. Ich möchte auf jeden Fall jetzt sagen, dass dieses Mädchen nicht mal wusste, dass ich das gekauft habe. Ne? Also sie hat damit nichts zu tun, ne? Ja. Da unterschreiben. Dann lese ich das bitte durch. Wenn die Angaben korrekt sind, bitte unten links unterschreiben. Es wird wohl eine Weile dauern, bis Sie Post bekommen. Und da steht dann alles Weitere drin, ne? Gut. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Ich fahre jetzt wieder zurück, ist ja kein Problem. Ist ja Gott sei Dank nur 10 Kilometer von hier. Ich fahre 100 Mal, davon werde ich einmal erwischt. Sprech. Bis heute sind die Niederlande das Walhalla für Kiffer. Das einzige Land der Welt, wo sie straffrei und entspannt ihrem Laster frönen können. In den Coffeeshops geben Menükarten Auskunft über die angebotenen Hasch- und Grassorten. Die Verkäufer sind kompetent und helfen gern. Lieber was Entspannendes? Nimm Buddha Sister. Willst du aktiv und kreativ werden, sind Sativa-Sorten die bessere Wahl. Sogar Bio-Weed aus kontrolliertem Anbau ist im Angebot. Die Lizenz für den Verkauf von Cannabis ist eine Duldungserklärung. Eine Mitteilung des Bürgermeisters, dass der Coffeeshop als Verkaufsstelle von Cannabis identifiziert ist und die Stadt von der Schließung absehen wird, sofern sich der Betreiber an die Bedingungen hält. Keine Werbung, keine harten Drogen, keinen Alkohol, kein Verkauf an Minderjährige, nicht mehr als 5 Gramm pro Tag und Person und nicht mehr als 500 Gramm im Lager. Nou, je kunt je voorstellen, als je een beetje goed lopende zaken hebt, dat dat niet voldoende is. Nun kann man sich vorstellen, dass es nicht ausreicht, wenn man einen einigermaßen gut laufenden Coffeeshop hat. Da muss kontinuierlich nachgefüllt werden, will man nicht ausverkauft sein. Wenn man 30 Sorten hat, muss man nach 20 Kunden schon wieder aufstocken. Die Regel ist also ziemlich lästig. Dus het is vrij lastige regel om zich aan te houden, zeg maar. Ich habe eine Lizenz, um das zu tun, werde ich aber verhaftet, weil ich größere Menge als 500 Gramm einkaufe, verliere ich sofort meine Lizenz. Also muss ich jemanden fragen, eine dritte Person, um für mich gegen Bezahlung diese illegale Sachen einzukaufen. Aber das Komische ist, jetzt haben wir eine kriminelle Organisation. Also eigentlich werde ich verpflichtet, durch den holländischen Staat jeden Tag wieder, um eine kleine kriminelle Organisation aufzurichten, um auf diese Weise meinen Einkauf zu tun. Das ist natürlich Wahnsinn. Mark Josemans ist 47 Jahre alt, raucht seit 32 Jahren Cannabis und betreibt seit 23 Jahren das Easy Going, den ältesten Coffeeshop in Maastricht. Außerdem ist er Vorsitzender des lokalen Coffeeshop-Besitzervereins. Über die sogenannte Vordertür-Hintertür-Regelung der niederländischen Drogenpolitik kann er nur den Kopf schütteln. Genauso wie Fleur Woutstra, ehemalige Stadträtin von Groningen, heute Vorsitzende des NAD, des Nationalen Aktionskomitees gegen Belästigungen durch Drogen. Offiziell darf man Cannabis verkaufen, aber dafür ist dann die Hintertür, die Lieferung nicht geregelt. Und das ist natürlich albern. Hä? Stellen Sie sich das mal vor, dass Sie Butter kaufen, wovon man nicht weiß, ob das sichere Qualität hat, wie viel Prozent Fett drin ist und ob es auch gesundheitsschädlich sein könnte. Und das sollte eigentlich gelöst werden, aber das sehe ich in dieser neuen Regierung noch nicht passieren. Das liegt auch international sehr empfindlich. Wie überall auf der Welt ist auch in den Niederlanden der Anbau von und Handel mit Drogen, auch Cannabis, verboten und wird verfolgt und bestraft. Trotzdem müssen die Coffeeshops beliefert werden. Und deswegen sagen wir, hör mal auf mit all diese Kopf-im-Sand-Steckerei, weil es ist es eigentlich, wir wissen, dass gezüchtet werden muss für den Coffeeshop. Wenn wir aber einen Züchter finden, verhaften wir ihn sofort. Und das finde ich unglaublich, das finde ich sehr schwierig zu begreifen, wenn ich sehe, dass es gar keine kriminelle Aktivität ist. Man züchtet nur ein paar Pflanzen. Und wenn es jetzt gut arrangiert würde, dann könnte man viele, viele extra Jobs in diese Ökonomie einstecken. Well, you don't use the roots, you don't use the seed. To ride up and smoke it, it's ethnic weed. Yes, marijuana, marijuana, yes, marijuana blue. Es heißt, dass mehr als 100.000 Niederländer Cannabis züchten. Bis zu 5 Pflanzen sind erlaubt, um den eigenen Bedarf zu decken. Aber auch der Markt will bedient werden. Wie viel Geld genau im Jahr mit dem Stoff verdient wird, ist unbekannt. Schätzungen gehen bis in die Milliarden. Ein lukratives Geschäft auch für den niederländischen Staat, der zumindest am Verkauf der weichen Drogen in den Coffeeshops mitverdient. Denn die müssen bis zu 52% Steuern zahlen. Die Züchter aber wirken im Verborgenen, dort, wo auch ihre Pflanzen wachsen. Nicole Malstey hat Kontakt mit einigen von ihnen aufgenommen und ein Buch über sie geschrieben. In Polderwied, ein vielseitiges und enthüllendes Bild über die Cannabiszucht in den Niederlanden, kommen sie selbst zu Wort. Die Gesellschaft ist total heuchlerisch. Was ich tue, darf man natürlich nicht. Auf der anderen Seite glaube ich, dass viele Leute glücklich sind, dass es so jemanden wie mich gibt. Ich falle niemandem zur Last und bringe Geld in die Kasse. Das Einzige, was ich dafür tun muss, ist Strom stehlen, weil es nicht anders geht. Viel lieber würde ich bezahlen. Johann ist seit über 20 Jahren ein Experte auf dem Gebiet der Cannabiszucht und hat eine Menge Geld damit verdient. Schon geraume Zeit arbeitet er im großen Stil, zurzeit mit 1200 Pflanzen, verteilt auf 5 Räume. Ich bin euch benadert, um auf ein Altlandgut zu gehen kweken. Heel erg groot. Man hat mir schon mal vorgeschlagen, auf einem alten Landgut zu züchten, mit ein paar Leuten zusammen. Es war geplant, 2 Jahre lang das Grundstück nicht zu verlassen. Dadurch schränkt man das Risiko ein, entdeckt zu werden. Vermutlich hätte ich ein paar Polen für die Arbeit gehabt. Nach den 2 Jahren hätte man mir einen Koffer mit Geld in die Hand gedrückt und ich hätte wieder nach Hause gedurft. Ich bin überzeugt, dass es mehrere Anbaubetriebe in so großem Stil in den Niederlanden gibt. Im Westland zum Beispiel, wo die ganzen Gewächshäuser stehen. Das ist doch eine ideale Umgebung. Das ist natürlich eine ideale Umgebung. Es ist ooit begonnen mit Freaks. Mit Hippies, mit Menschen, die selbst blowden. Begonnen hat alles mit Freaks, Hippies, Leuten, die selber kifften und für sich und ihre Freunde züchteten. Mittlerweile gibt es immer mehr Züchter, die rauchen selbst gar nicht. Zum Teil sind es Goldsucher. Die denken, eine Nische und ein Produkt gefunden zu haben, mit dem sie viel Geld verdienen können. Es gibt auch so Daniel-Düsentrieb-Typen, die immer wieder neue Sorten züchten und Sachen erfinden. Genauso Kriminelle, die denken, das ist ein Geschäft, wo viel Geld drin steckt. Außerdem weniger gefährlich als harte Drogen, mit denen sie vielleicht vorher ihr Geld verdient haben. Das ist ein ziemlich relaxter Handel. Deshalb satteln viele um. Wat relaxter Handel drijven, die zie je ook overstappen op deze handel. Is the way it should be. Homegrown is a good thing. Land that bell and let it ring. Die Qualität der niederländischen Eigenzüchtungen war anfangs bedenklich, wenn nicht berüchtigt. Nederwied, auch Spinat genannt, das hieß 5 Minuten High, 3 Stunden Kopfschmerzen. Inzwischen hat das holländische Gras viele ausländische Marihuana-Sorten von den Menükarten der Coffeeshops verdrängt. Waren Anfang der 90er Jahre noch 3/4 des Sortiments aus fernen Ländern wie Marokko, Afghanistan, dem Libanon und Thailand, ist es heute genau umgekehrt. 80% des Angebots sind Nederwied-Sorten. Genaue Zahlen zu Züchtern und Anbaumengen gibt es nicht, aber eine ganze Reihe Schätzungen, die Wissenschaftler zur niederländischen Cannabisproduktion angestellt haben. 40 Tonnen, vermutete Janssen 1993. Van der Heijden hält 2006 sogar über 600 Tonnen für möglich. Deutlich mehr als der einheimische Bedarf. Und das ist nun, was wir dann mit Deutschland, besonders im Süden, im Limburg, da in der Region von Maastricht und Venlo, als besonderes Problem haben, dass sehr viele, übrigens sehr nette Deutsche, jedes Wochenende nach Maastricht und Venlo kommen, um sich dort mit ihren gewünschten Rauschmitteln zu versehen. Wir haben nichts dagegen, aber um nun mal nicht nur über Deutsche zu reden, es kommen auch Franzosen nach Grenzstädtchen in Seeland und so weiter. Und dann sagt die französische Regierung, dass Holland die französische Jugend gefährdet, weil diese Jugend in seinen kleinen Autos aus Lille nach Holland kommt, um dort unsere Produkte billiger und sicherer und qualitätsmäßig besser zu kaufen. Ja, ich habe das Gefühl, dass das eigentlich nicht richtig ist. Also ich glaube, man sollte auch in Deutschland und in Frankreich bereit sein, sich nochmal wirklich zu überlegen, ob man nun auf dem richtigen Weg ist. Denn in Frankreich wird mehr Cannabis konsumiert als in Holland, in England auch, in den Vereinigten Staaten, in Spanien. Deutschland wird so ungefähr gleich sein wie in Holland. Übrigens ist das ganz interessant, wenn das ungefähr gleich ist, hängt das also nicht ab von der Frage, ob man Coffeeshops hat oder nicht. 2004 verlegte die Stadt Venlo zwei Coffeeshops aus dem Zentrum an die deutsche Grenze, ganz in die Nähe des Übergangs Schwanenhaus, bequem über die Autobahn 61 oder zu Fuß zu erreichen. Auf zwei Stockwerken der ehemaligen Raststätte verkaufen Roots und Oase Haschisch und Marihuana an die Kundschaft. Die kommt vornehmlich aus Deutschland. So, jetzt starten wir erstmal über den Seitenstreifen hier. Ja, sind mehrere Fahrzeuge, die aus Richtung Venlo kamen, die Abfahrt Venlo benutzt haben. Da suchen wir uns jetzt einen mal aus. Fahren wir mal ganz geschmeidig auf der Überholspur dran vorbei. Einer aus Duisburg, etwas älter. Noch einer aus Duisburg, mit zwei Personen besetzt. Ein Mini, eine jüngere Dame. Einen Gelsenkirchen haben wir noch. Hat das Fenster offen. Ja, da müssen Sie jetzt wohl aufpassen, dass da nichts aus der Fensterscheibe fliegt, während des Anhaltevorgangs. Also immer schön in den Rückspiegel gucken. Weil, wenn das Fenster schon auf ist, ist das schon mal verdächtig. Er hat auf jeden Fall ein schlechtes Gewissen. Er wird immer langsamer. Sind jetzt schon bei 80 auf der Autobahn. Das ist eigentlich etwas ungewöhnlich. Ah, jetzt will er doch überholen. Na, so richtig traut er sich noch nicht. Fährt jetzt mit 80 über die Überholspur und blockiert den nachfolgenden Verkehr. Jetzt hat er noch 1000 Meter. Mal gucken, was er jetzt macht. Ja, bis jetzt ist noch keine Bewegung im Fahrzeug festzustellen. Ja, komm. Wir stehen unten an der Abfahrt. Ja, ich bringe da gleich ein Fahrzeug rein, Gelsenkirchen da. Bin jetzt Ausfahrt, der hat das Fahrerfenster auf. Bis jetzt ist aber noch nichts rausgeflogen. Ja, der kennt das schon, der setzt schon den Blinker. So, dann halten wir hier auch mal an erst und gucken wir mal, was sich da ergibt. Ein 7-Kilo-Pfund wie am Vortag wäre Einsatzleiter Wanske natürlich am allerliebsten. Aber das ist eher die Ausnahme. Routine sind Kleinkonsumenten, die für den Eigenbedarf schmuggeln. Einer, der hat in der Unterhose. Echt? Ja, ja, genau zwischen, genau. Ja, es riecht irgendwie in ihrer Hose. Dann stellen Sie sich mal vor das Auto, bitte. Ja. Nee, da ist noch ein Tütchen. Bitte? Da ist noch ein Tütchen. Hier drin? Ja. Da ist keine Tüte mehr. Da ist wirklich keine Tüte mehr. Bist du das ganz sicher? Hä? 100% ist sicher, Millionen. Echt? Ja. Mal kurz so nachgucken? Nein. Können Sie ruhig machen, ist kein Problem. Machen wir auch. Ist kein Problem. Aber nicht heute. Ah, nicht heute, nächstes Mal, ne? Nächstes Mal, genau. Seit die christlich-liberale Regierung in den Niederlanden verstärkt Jagd auf Cannabisbauern macht, verlegen immer mehr Züchter ihre Produktionsstätten nach Deutschland, bevorzugt ins Grenzgebiet. Wurden in Nordrhein-Westfalen 2003 gerade mal 6 Plantagen mit knapp 1600 Pflanzen entdeckt, waren es im vergangenen Jahr schon 57 mit über 40.000 Gewächsen. Das grüne Gold gedeiht in Scheunen, Hallen, Kellern oder auf Dachböden. Auch Wohnungen und Bürogebäude werden zum Hanfanbau genutzt. Anfang Juni 2007 entdeckten Fahnder in der Nähe von Heinsberg eine professionelle Cannabiszucht in einer Gewerbehalle. Stefan Kahl ist beim Landeskriminalamt Düsseldorf verantwortlich für die Projektgruppe Cannabisplantagen, die seit Oktober 2006 gezielt den illegalen Anbau im Grenzgebiet bekämpft. Wir unterscheiden bei den Cannabis-Indoor-Plantagen zwischen Klein-, Groß- und Profi-Plantagen. Die Kleinplantagen, die rechnen wir von 20 bis 100 Pflanzen, die Großplantagen von 100 bis 1000 Pflanzen und die Profi-Plantagen ab 1000 Pflanzen. Insgesamt von den Plantagen, die wir hatten, war jetzt zu Beginn des Jahres in Bochum eine Plantage mit knapp 9000 Pflanzen. Also das sind natürlich schon Anlagen, die sind schon von doch sehr erheblicher Größe und damit ist auch ein Gewinn verbunden, der im sechsstelligen Euro-Bereich pro Ernte liegt. Mittlerweile ist die Zahl der entdeckten Plantagen in Nordrhein-Westfalen deutlich rückläufig, während die benachbarten Bundesländer einen Zuwachs verzeichnen. Das Vorgehen der Cannabiszüchter ist genauso professionell wie kriminell. Deutsche Strohmänner mieten geeignete Objekte, niederländische Hintermänner kümmern sich um Aufbau und Überwachung der Plantage. Die Ernte besorgen Helfer aus Osteuropa. Man darf nicht vergessen, auch dieses reine Arbeiten in der Plantage ist natürlich strafrechtlich relevant, sodass wir jetzt unlängst in einem Verfahren in Krefeld einen dieser Erntehelfer hatten, der zu einer Haftstrafe von 3 Jahren, 9 Monaten verurteilt wurde, allein aus dieser Tätigkeit als Erntehelfer. Was ganz wichtig ist, ist natürlich auch, dass zu einem professionellen Anbau auch die richtigen Pflanzen gehören. Und diese Pflanzen, das darf man nicht vergessen, sind seit Beginn der 90er Jahre durch genetische Veränderungen im Wirkstoffgehalt verfünffacht worden. Also wir haben in den 80er, 70er, 80er, Anfang der 90er Jahre noch Wirkstoffgehalte von 2-5% gehabt. Inzwischen haben wir im Durchschnitt 12-14% und wir haben hier in den Laboren des LKA Pflanzen untersucht, die eben über 20% an THC-Gehalt hatten. Also diese Anbau- und diese Veredelungstechnik, da muss man wirklich sagen, das ist also sehr professionell und damit wirklich auf erheblichen Gewinn ausgerichtet. Warum ist es eigentlich, dass das Cannabis aus Holland so ein hohes THC-Verhältnis hat? 1998 ist unter schwerem Druck vom Ausland die holländische Regierung umgestiegen. Vorher war es möglich, um 30 Gramm pro Tag pro Kunde in eine Coffeeshop zu kaufen. Weil man das Cannabis-Tourismus zurückdringen möchte, hat man von uns gefragt, speziell die Franzosen haben das getan, hat man von der holländischen Regierung gefragt, machen Sie es möglich, dass es nur noch 5 Gramm pro Tag pro Coffeeshop verkauft werden kann, pro Kunde natürlich. Dann haben unsere Kunden natürlich gefragt, ja passen Sie auf, wenn ich es von so weit hierher fahre, dann habe ich am liebsten natürlich etwas Starkes, damit ich zu Hause das ein bisschen anmischen kann, um wieder eine größere Menge zu bekommen. Auch wenn der steigende THC-Gehalt laut einer niederländischen Untersuchung kein größeres Gesundheitsrisiko birgt, ist der Genuss von Cannabis alles andere als harmlos. Die deutsche Hauptstelle gegen Suchtgefahren warnt: Marihuana ist nicht gut. Zu den mittel- und langfristigen Risiken eines hohen und dauerhaften Cannabiskonsums gehören die Möglichkeit einer psychischen Abhängigkeit und das sogenannte amotivationale Syndrom, das bei chronischen Konsumenten häufig beobachtet wird. Kennzeichnend hierfür sind vor allem zunehmende Teilnahmslosigkeit sowie ein Verlust von Aktivität und Euphorie. Der Konsument zieht sich immer mehr in sich zurück und wird sich selbst und den Aufgaben des Alltags gegenüber immer gleichgültiger. Er fühlt sich den Anforderungen der Leistungsgesellschaft allmählich immer weniger verpflichtet, aber auch immer weniger gewachsen und schert mehr und mehr aus seinem bisherigen sozialen Gefüge aus. In eher seltenen Fällen können im Zusammenhang mit dem Konsum von Cannabis auch Psychosen mit Halluzinationen bzw. Wahnvorstellungen ausgelöst werden. Mag Johanna, mag es zu schlapp, grüße Kopf aus Papp. Ende Juli 2007 wurde in Nordrhein-Westfalen der Kampf gegen Drogen verschärft. Justizministerin Roswitha Müller-Piepenkötter, CDU, reduzierte die Menge des straffreien Besitzes von Haschisch und Marihuana von 10 auf 6 Gramm. Für Jugendliche bis 21 Jahre gilt eine Sonderregelung. Sie werden nur dann von einer Strafe verschont, wenn sie sich an bestimmte Auflagen halten. Dazu zählen Drogenberatungsseminare, Therapien und Sozialstunden. Es kann nicht so sein, dass man 5 Gramm in der Tasche haben darf, aber nirgendwo es kaufen kann. Das ist natürlich auch hypokrit. Denn sind nicht nur die Holländer hypokrit, aber auch die Deutschen, auch die Belgier, auch die Französen, auch die Engländer, alle. Alle europäischen Länder. Und da reden wir noch nicht mal von Amerika. Die Amerikaner benutzen eine Unmenge an Geld, Personal und politischem Einfluss, um dieses Verbotsregime aufrechtzuerhalten. Es ist schon eine Schwierigkeit, wenn ein so fortschrittliches, so ein modernes Land wie die Vereinigten Staaten in einem Bereich eine so feste Überzeugung haben, dass sie glauben, das der ganzen Welt auflegen zu müssen und dann natürlich Druck ausüben. Auch in den Niederlanden bläst seit einigen Jahren ein schärferer Wind. 2004 schickten die Ministerien für Gesundheit, Justiz und des Inneren einen gemeinsamen Brief an das Parlament. Darin fordern sie eine Verschärfung der Gesetze, da die Coffeeshop-Politik unbefriedigend und die Cannabiszucht besorgniserregend sei. Bis 2011 sollen zum Beispiel alle Coffeeshops, die weniger als 200 Meter Luftlinie von einer Schule entfernt sind, geschlossen werden. In Rotterdam sind das fast die Hälfte. Kijk, het is nu natuurlijk zo dat we met een overheid zitten. Wir haben zurzeit natürlich eine Regierung mit einer Reihe christlicher Parteien im Kabinett, die dagegen sind und lieber alle Coffeeshops verschwinden lassen würden. Das ist klar. Aber es gibt auch über 2 Millionen Niederländer, die schon mal geraucht haben und für die muss es doch Möglichkeiten geben. Genauso wie in anderen Ländern. Es gibt einfach ein Verlangen nach Cannabis. Und ich denke, es ist besser, das zu regeln, als in den Untergrund abzudrängen. Ich denke, dass es besser ist, um das zu regeln, in plaats van das ergens ondergrond zu lassen plaatsvinden. Verbote machen es nur noch interessanter, etwas illegal zu machen. Und das allerschlimmste Problem ist die Mafia, die soll man so schnell wie möglich loswerden. Und dafür müsste alles meiner Meinung nach streng kontrolliert und reguliert werden. Es wird den Jugendlichen gesagt, ihr dürft nicht rauchen, ihr sollt nicht rauchen, das ist gesundheitsschädlich. Auf der anderen Seite kann man dann nicht einen Joint durch Deutschland gehen lassen und sagen, hier bedient euch dann freiwillig. Ich denke schon, dass da so ein ausgewogenes Mittelmaß stattfinden sollte. Aber im Allgemeinen ist es eben diese Gruppe von Deutschen, Franzosen, Belgier, die zu uns kommen, die beweisen, dass in ihrem Land die betriebene Politik nicht adäquat ist, nicht richtig für ihre Wünsche. Komm. 16 RG Nummer 1. 16 eine Abgabe an die Polizei und eine Bengali-Sache. Ja, gut, aber. Ja, gut. 16 Strafanzeigen. 16 Strafanzeigen. Das ist das amtliche Endergebnis mit. Wie viel Gramm? Ha! Ja! 110 Gramm. Insgesamt. War eigentlich ein recht erfolgreicher Tag, würde ich sagen. Marijuana, Marijuana, hey, hey, get high. Marijuana, Marijuana, hey, hey, get high. Cannabis-Business, die niederländische Haschisch-Industrie. Ein Feature von Claudia Heißenberg. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2007. Es sprachen Marietta Bürger, Richard Hucke, Claudia Mischke, Ernst August Scheppmann und Ruth Schiefenbusch. Ton und Technik Hans-Martin Renz und Gabriele Treichel. Regie Anna Panknin, Redaktion Markus Heumann.